Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, meine Lieben, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Es gibt eine ganze Menge Leute, habe ich mir sagen lassen, die uns neu entdeckt haben. Und denen möchte ich gerne erklären, was offenes Talkradio bedeutet. Heute Nacht ist das Talkradio nämlich offen. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Egal was, was Allgemeines, Politisches, Gesellschaftliches oder auch was Privates oder Intimes. Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten hier in der Sendung, die Telefonnummer 0130 2911 oder die Faxnummer, auch kostenfrei, 0130 11 51 22. Faxnummer 0130 11 51 22. Michael, 18 Jahre. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ich wollte mit dir über meine Spinnen sprechen. Über deine Spinnen? Ja. Was für Spinnen? Ich habe Vogelspinnen, schwarze Witwen. Und dann einfach noch Kammspinnen. Kampfspinnen? Nee, Kamm. Kammspinnen. Kammspinnen von Neutrias, ja. Also das ist eine besondere Form der Spinne oder eine besondere Gattung der Spinne. Eine Gattung ist das, ja. Und das ist dein Hobby? Das ist mein Hobby, ja. Ja, wie kommst du darauf? Ja, wie komme ich da drauf? Ja, von wo ich etwa 15 Jahre alt war, habe ich mit Hausspinnen angefangen. So. Das sind die dicken, fetten Spinnen, die im Keller rumlaufen. Die wir alle so mögen. Ja, genau. Ja. Und die habe ich versucht zu züchten. Das ist mir auch gut gelungen. Wie züchtet man solche Spinnen? Ja, du brauchst doch, wie bei Menschen, brauchst du einen Mann und eine Frau. Ja, ist mir einleuchtend, ja. Ja, genau. Und die tut man dann zusammen. Ja. Und da passieren gewisse Dinge. Ja, richtig. Und dann gibt es viele kleine, süße Spinnen. Ja, genau. Ja. Nee, erstmal bau die einen Kokon. Die baut einen Kokon, ja, ja, genau. Über 1000 Spinnen. 1000? 1000 Stück, ja. Und wie viel kommen dann da raus, letztendlich? 1000 Stück. Die kommen auch dann raus, 1000, ja. Also so hat es angefangen, mit den Hausspinnen. Und dann hast du deine Liebe zu den Spinnen entdeckt. Richtig. Wie viel hast du denn jetzt? Ich habe über 100 Stück. Über 100? Und die leben in so Terrarien, oder wie? Ja, richtig. Und wo hast du die? Die habe ich in meinem Zimmer stehen. Du wohnst also zu Hause noch? Ja. Was sagt deine Mutter dazu? Die hat Angst, aber die hat erlaubt mir. Die hat Angst, dass da eine Spinne mal ausbüchst, ne? Ja, genau. Ist das schon mal passiert? Nö, Gott sei Dank noch nicht. Wie fütterst du die Spinnen? Ich habe eine spezielle Zucht, und zwar eine Grill- und eine Heimchenzucht. Ach, das hast du zusätzlich auch noch? Ja, und muss ich ja haben. Um die zu ernähren, die Spinnen? Richtig. Und wo züchtest du die Heimchen und die Grillen? Die züchte ich auch in meinem Zimmer. Ach du lieber Gott, das ist ja ein Zoo, dein Zimmer. Ja, da kommen viele Leute und wollen meine Spinnen mal gucken. Also Freunde, Bekannte und so? Ja, richtig. Wie groß ist denn diese andere Zucht? Also wie viel, ist das eine Wand, hängt da voll, also mit den... Mit den Heimchen, meinst du? Ja, genau. Nee, die sind im extra Plastikkasten drin. Ja. Mit 3 Zentimeter hohe Erde. Und da, die muss man immer schön befeuchten, die Erde. Da legen die auch Eier dann. Ja. Und das sind schon... Was verzehrt denn so eine ausgewachsene, gute Vogelspinne pro Tag? Pro Tag? Ja. Etwa, ja, 4 oder 5 große Grillen. 4 oder 5? Ja, aber richtig dicke Fette. Und wie macht ihr das? Wie geht das dann vor sich? Du legst die dann in das Terrarium rein und dann? Ich fütter die mit einer Futterpinzette, die ist etwa 30 cm lang. Da grabe ich in das Terrarium, wo die Grille drin ist, ja, pack die Grille am Hinterleib. Und da halte ich die Grille vor die Spinne hin. Damit die direkt zubeißen kann? Ja, richtig. Und die beißt auch direkt zu? Die beißt auch zu. Ist die schon ein bisschen zahm, die Spinne? Kennt die dich? Die kennt mich, ja. Nein, das glaube ich dir nicht. Nee? Du meinst, die Spinne kennt dich? Die macht mir gar nichts. Die kann ich auf die Hand nehmen. Aber die würde andere stechen, meinst du? Beißen. Beißen. Andere. Skorpionsticht. Das ist gefährlich, ne? Ein Vogelspinnenbiss? Ja? Nö. Ist nicht gefährlich? Mhm. Hast du denn eine Spinne, wo es schon gefährlich werden könnte, wenn sie denn mal beißen würde? Eine schwarze Witwe, ja. Wäre das tödlich? Nee, sind minder giftig. Ja. Die sind minder giftig. Die sind wirklich nicht so gefährlich, wie es immer behauptet wird. Was passiert einem da, wenn du mal einen Biss abbekämst? Was würde dann passieren? Ich bin ja schon mal gebissen worden, einmal. Und wie ging es dir da? Ja, den Biss, den habe ich richtig gemerkt. Das war wie ein Bienen- oder Wespenstich. Ja, also eine Schwellung an der Stelle und es tut weh und so. Also richtig. Du bist nicht in Ohnmacht gefallen oder nee, so? Nee, gar nichts. Das war nur eine Schwellung. Da habe ich Kopfschmerzen gekriegt, Schüttelfrost. Also ich habe richtig gezittert, einen Tremor. Ja. Habe ich gekriegt. Und dann eben noch ein Schweißausbruch. Also nicht so, auch nicht so schön, ne? So ganz schön war es nicht. Mm-mm. Wie viel Zeit verbringst du mit den Spinnen? Einen halben Tag. Einen halben Tag? Einen halben Tag. Ja, du bist doch noch Schüler. Ja. Ja. Da ist also für sonstige Späße nicht mehr viel Zeit oder so. Mm-mm, doch. In die Stadt gehen, bummeln, mit Freunden mal essen gehen. Hast du eine Freundin? Nee. Hattest du mal eine? Ich hatte mal eine, ja. Und ist die kreischend aus deinem Zimmer gelaufen? Ja. Ja, ne? Also es wird vielleicht irgendwann sehr schwierig sein, unter einen Hut zu bekommen, die Spinnen und die Frauen. Ja, das ist ja mal ein Problem. Was wäre das Wichtigere für dich, die Spinne oder die Frau? Oh je, die Spinnen. Na, das will ich aber nicht hören. Na, gut, dann alles beide dann. Am besten eine Frau, die genauso Spinnen liebt wie du. Ja, oder das. Das wäre es, ne? Michael, viel Spaß mit deiner Spinnenzucht. Danke. Ich wollte dir noch was sagen. Ja. Meine Mutter guckt ganz begeistert deine Sendung. Schönen Gruß an die Mutti, wie heißt sie? Regina. An Regina. Ja. Die guckt jetzt auch. Sie guckt jetzt auch, die guckt immer. Schönen Gruß. Und ich auch. Na prima. Alles klar. Michael, ciao, ciao. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Ralf dran, 36. Guten Morgen. Oh, hallo Jürgen. Ja. Ich dachte, wir haben uns schon unterhalten, dem war doch nicht so, ne? Wir haben uns unterhalten? Ja, gestern Abend in einem Chatraum, in einem Online-Dienst. Hä? Das ist was ganz Neues für dich, ne? Ja, ich bin da nicht so bewandert. Ich kenne dich schon. Nee, es hat sich jemand als Domian WDR ausgegeben. Der geistert da bei AOL Online herum und behauptet eben, er sei der Domian. Also im Internet ist das? Im Internet ist das, ja. Ach. Und der zieht Massen von Menschen an sich, ist ja ganz klar, er ist ja prominent, ne? Und ja, er zählt da, er zählt mit Leuten. Und so hat er auch mich in ein Gespräch oder ich ihn in ein Gespräch verwickelt und wollte ihn auf unsere Sache aufmerksam machen. Was ist eure Sache? Unsere Sache ist, ja, wir sind ein Verein im Südbadischen und machen gezielt Jagd auf, sag ich mal, Dealer, die mit Kinderpics, also Bildern, die Kinderpornografie zeigen, Jagd. Mhm. Wir leiten diese Daten, die wir dort gewinnen, weiter an die Kriminalpolizei und ans Landeskriminalamt. Mhm. Und sind so, also ich war dann praktisch als Iski drin, das ist mein Pseudoname, das ist auch der Vereinsname, sind dann so über dich gestolpert. Ich muss dich ja eben noch zu deiner Sache da fragen. Du weißt nicht, dass es ausgesprochen schwierig ist, diese Verbrecher ausfindig zu machen, die Kinderpornografie in das Internet einspeisen. Habt ihr da schon mal irgendwas Erfolgreiches verbuchen können? Ja, sagen wir mal so, es ist sehr, sehr schwierig, jemanden zu ermitteln. Mhm. Aber es sind auch schon Erfolge erzielt worden. Mhm. Wo haben die eingespeist? In Deutschland oder so? Das passiert, also wir kümmern uns hauptsächlich um deutsche Anbieter oder sind in Netzen von deutschen Anbietern drin, ja. In Online-Diensten. Ob das CompuServe ist, ob das T-Online ist, ob das AOL ist, ja. Das ist hauptsächlich AOL, weil da im Moment sehr viel schief läuft und die Überwachung überhaupt nicht stimmt. Mhm. Und ja, wir sind hauptsächlich in diesen Online-Diensten unterwegs und ja. Gebt dann eure Informationen an die Polizei auch weiter. Die gehen direkt weiter. Jetzt muss ich natürlich nachfragen. Du hast dich angeblich mit mir gestern unterhalten, weil es irgendjemanden gibt, der sich als Domian ausgibt in diesem Netz. Was sagt der da? Er kommt ziemlich glaubhaft rüber. Also man könnte meinen, es ist Domian. Er ist von seiner Art her so souverän wie du. Ja. Er hat die Sensibilität wie du. Er hat das offene Ohr wie du, also er verkauft sich schon ziemlich gut. Also du hast mit ihm über das Phänomen Kinderpornografie im Internet gesprochen, richtig, ja. Ich habe ihm die ganze Sache erklärt, dass es nicht nur um Bilder in diesem Falle geht, die gehandelt werden, sondern tatsächlich um Kinder, die auch da gehandelt werden. Dann beruhigt mich das in diesem Falle, dass dieser Mensch, wer immer es auch sein mag, zumindest nichts sagt, was, wenn du es so einordnest, was mir widerstreben würde. Aber das ist ja doch ein dickes Ei, ne? Das heißt doch, dass im Prinzip jeder sich für jeden ausgeben kann im Internet und man kann das gar nicht nachprüfen. Ja, das ist richtig. Ich bin auch gestern von einem BKA-Abteilung TB angesprochen worden. Der wollte dann von mir meine genaue Anschrift, die, sage ich mal, die Vorstandsmitglieder unseres Vereins, weil wir auch jedes Öfteren bedroht werden. ich meine, ich gebe darauf schon keine Auskunft mehr in diesem Falle. War mir das klar. Ich habe parallel auf zweiter Leitung das Bundeskriminalamt angerufen, habe gefragt, ob es diese Abteilung da gibt und die gab es nicht. Und da war es klar, aber bei Domian WDR, da war ich irgendwie, er hat mich gut reingelegt. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du eh schon sensibilisiert bist, was da alles so abgeht, wundert es mich, dass du da nicht auch skeptisch warst, ob es denn stimmt. Ich war am Anfang sicher skeptisch, aber... Aber die Antworten waren schlüssig. Die waren sehr schlüssig. Ja. Sie haben konzeptionell wirklich gut hineingepasst. Ja. Ne? Man kann generell ja dann schon warnen und sagen, glaubt, weiß Gott nicht alles, was im Internet unter bestimmten Namen angeboten wird, ne? Ich glaube mal überhaupt nicht. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man die Glaubwürdigkeit unterstreichen kann im Internet? Man kann die Glaubwürdigkeit unterstreichen, sage ich mal, wenn ich mit jemandem chatte oder den anchatte und er gibt mir seine Telefonnummer, seine private Nummer zum Beispiel. Nur so geht das. Dann weiß ich, da ist was Echtes dran auf jeden Fall schon mal. Du bist jetzt dieser Sache auf die Schliche gekommen, also das ist ein Fake, ich bin nicht im Internet, WDR, Domian oder 1Live, also zumindest in Verbindung mit Domian ist nicht im Internet. Hast du irgendwas, was anderes auch schon mal ausfindig gemacht, wo du mitbekommen hast, das ist alles Fake? Passiert dir immer wieder, stolperst du immer wieder drüber, ja. Da habe ich genügend Beispiele für. Also es geht eine ganze Menge da ab. Das große Problem ist wirklich, was da passiert ist in ja, dieser, und was mein Anliegen auch an Dichtern war, das ist dieser Handel nicht nur mit den Bildern, und das ist das Fatale an der Sache, sondern dieser Handel mit Kindern, der reell stattfindet. Es werden tatsächlich Kinder angeboten, im Alter von 8 bis 12 Jahren, Mädchen, für 1500 Mark die Stunde. Also wirkliche Kinder? Das sind ja nicht mehr Bilder oder Pornos? Keine, das steckt etwas Tieferes dahinter. Mhm. Auch die Leute, die mit diesen Bildern handeln, die sind nicht abgeneigt. 3 von 4 der angesprochenen Personen, die mit diesen Kindern handeln, mit diesen Kinderbildern handeln, wären nicht abgeneigt, ein Kind zu treffen. Mhm. Ja. Und das ist keine Minderheit. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Wie weit bist du informiert, dass die Polizei da auch ihre Hände schon mit drin hat und dass die auch am Recherchieren sind? Die Polizei tut ihr Möglichstes. Ja. Sagen wir es mal so, die Polizei hat die Ausstattung ganz einfach noch nicht dazu. Mhm. Das Landeskriminalamt in Stuttgart hat eine ganz neue Abteilung, die sich jetzt speziell auf diese Sache konzentriert. Mhm. Diese Abteilung besteht aus einer Person. Dein persönliches Anliegen, oder du hast gerade in der Wir-Form gesprochen, sind da ein paar Leute um dich herum. Mhm. Das ist wirklich, dass ihr dieser ganzen Sache Einhalt gebieten wollt. Das ist euer Anliegen. Und deshalb seid ihr da auch aktiv. Richtig. Ja. Erstens mal dieses zu verhindern, was da passiert. Mhm. Dieser Austausch mit den Bildern, dass der so offen passieren kann. Mhm. Ja, dass es Anbieter für Kinder gibt. Und vor allen Dingen wollen wir die Öffentlichkeit sensibilisieren. Mhm. Mir ist das nie so ganz richtig nachvollziehbar. Wenn jetzt jemand beispielsweise Pornografie anbietet über ein Netz, meinetwegen, er bietet das in Paraguay an, da kann man doch überhaupt nichts gegen machen. Nee, da kannst du nicht gegen machen. Du kannst nur gegen vorgehen, wenn das in Deutschland eingespeist wird, ne? Richtig, ja. Ja. Wir sind meistens in deutschen Chaträumen. Ja. Es gibt ja amerikanische, deutsche, kanadische, du kannst ja überall reingehen. Mhm. Ne? Letztendlich ist das doch ein Kampf gegen Windmühlen, ne? Den ihr da... Nur bedingt, also es ist teilweise auch erfolgreich, sonst würden wir es wahrscheinlich auch nicht tun. Ja. Lieber Ralf, ich wünsche dir oder euch, wie viele Leute seid ihr? Ja, das sind ungefähr 15 User. 15, ja. Viel, viel, viel Erfolg bei dieser Arbeit, bei dieser mühseligen Arbeit. Ja, den alles, kann ich gebrauchen. Alles, alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Daniela, 22. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich wollte mit dir über mein Problem sprechen, das letzten Montag begann, letzte Woche. Ja. Ich war mit einer Freundin, war ich in Düsseldorf und bin auf der Rückfahrt, also wir kommen aus Frankfurt, über Köln gefahren, um halt einen Bekannten Hallo zu sagen. Und ja, wir sind dann nachts, wollten wir aufbrechen irgendwann, so um 2:30. Und da bin ich ins Auto eingestiegen und da habe ich einen Mann gegenüber aus der Einfahrt kommen sehen. Ja. Auf einem Fahrrad. Und ja, und seitdem geht der Mensch mir auf den Kopf. Der geht ja nicht mehr auf den Kopf? Ja. Du fandst ihn so nett, oder wie? Ja. Jetzt habe ich bei der Einleitung nicht richtig mitbekommen, wo dieses passiert war. Das war in Köln. Das war in Köln. Ja, wir waren in Düsseldorf gewesen, sind auf der Rückfahrt, sind wir über Köln gefahren, ja. Weil wir da noch jemand getroffen haben. Ja. Und ja, wir sind halt dann ins Auto eingestiegen und ich habe, natürlich guckt man geradeaus, und ja. Da war so eine Hofeinfahrt mit Rollgitter. Und da hast du ihn gesehen? Ja, ja, der kam dann mit dem Fahrrad raus. Beschreib ihn mal. Ja, der hatte ziemlich kurze Haare. Ich schätze mal. Er sah wunderbar aus. Naja. Also ich habe mich schon mal angesehen. Er hatte kurze Haare. Ja, aber. Ganz kurze mal, Haare, so kurze ja, Haare wie ich habe? Ja, so ungefähr. Ja. War circa, schätze mal, 1,80 Meter groß. Ja. Hat so eine Art Baseballkappe auf dem Kopf gehabt. Ja. Beigefarbene taillierte Jacke und eine Hose in etwa ungefähr der gleichen Farbe. Ja. Ja. Und ja, der hat dann vor dem Eingang gestanden mit zwei anderen Leuten und hat sich mit denen unterhalten. Ja, und dann sind die dann zu dritt sind die losgefahren. Ja. Ein Berg runter auf eine Hauptstraße zu. Ein Berg runter in Köln? Ja. Wo kann das denn sein? Wo kann das sein? Also ich kann es dir nicht sagen, ich kenne mich da nicht so aus. Ich weiß nur, dass es irgendwo in der Nähe vom Dom war. Ja. Und also wo ich gestanden habe, so 20 Meter neben dran, da war so ein Hotel. Ja. Und um die Ecke war so ein kleines Steakhouse oder sowas. Ja. Okay, und dann? Ja. Dann war er weg. Ja. Und er ist dann nach links abgebogen, ich musste nach rechts abbiegen. Ja. Hat er dich denn auch gesehen? Ja, ich denke schon. Hat er dir, gab es intensiven Augenkontakt? Nee, weniger. Nee. Also er hat auf so einer, wir sind auf so einer Hauptstraße zugefahren. Er hat auf der Verkehrsinsel in der Mitte gestanden, mit den anderen Leuten auch mit Fahrrad. Ja. Und ich bin dann nach rechts abgebogen und ja, der hat sich dann nochmal umgedreht. Ich schätze mal, dass er uns bemerkt hat. Ja. Weil wir halt hinterhergefahren sind. Aber das ist natürlich ein mühseliges Unterfangen, ne? Den ausfindig zu machen. Echt? Also ich bin dann irgendwie, also nach rechts gefahren. Ja. Und da war dann halt eine Ampel, dass ich halt meine Fahrtrichtung wechseln konnte. Daniela. Ja. Ich habe ja immer Leute im Hintergrund, die mitarbeiten, ne? Ja. Und manchmal sagen die mir was auf dem Kopfhörer. Ja. Und gerade hat meine Mitarbeiterin Nina mir auf dem Kopfhörer gesagt, das sei ich. Stimmt das? Du? Ja. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube es eigentlich auch nicht. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, als du erzählt hast, ob es denn sein könnte. Aber mich hättest du ja wohl erkannt, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt sichtlich verwirrt. Du offensichtlich auch, oder? Ja, schon. Also du? Ich war es nicht, oder? Oder was? Ich kann es nicht mal mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen. Das war Freitagnacht, ne? Montag. Ja, heute genau vor einer Woche war's. Ja, genau, hast du gesagt, ja. Ja, also wenn ich es nicht war, ist es natürlich obermäßig schwierig, diesen Menschen zu finden, ne? Ja. Wie sollst du ihn finden? Vielleicht hört er jetzt zu. Ja, das mag sein. Das könnte ja sein, ne? Ja. Sag die Zeit nochmal, die exakte Zeit. Ugh, keine Ahnung, es war also nach zwei auf jeden Fall, ja. Aber... Die Indizien sprechen für Domian. Meinst du? Ja, nach zwei und Fahrrad. Fährst du mit dem Fahrrad? Manchmal, nicht immer. Echt? Ja. Das wäre ja krass. Wollt ihr mich verarschen oder was? Nein, überhaupt nicht. Also es könnte halt so sein. Ne? Wenn es nicht der Fall ist, vielleicht hat dieser junge Bursche ja zugehört. Und vielleicht meldet er sich bei uns ja. Ja. Dann soll er mal seine Version erzählen. Ja. Daniela, okay. Bye bye, tschüss, ciao. John, 46. Hallo? John ist richtig, ne? Ja, ist richtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema. Ich, außersinnliche Wahrnehmung, ich habe dir irgendwann mal einen Brief geschrieben mit vielen Versen drin. Ich weiß nicht, ob du den je bekommen hast. Mein Lieber, ich weiß es nicht. Ich bekomme so unendlich viel Post. Ist auch egal. Machen wir es so, ich will es mal erklären. Ich habe 1979 angefangen mit autogenem Training. Ja. Hab denn das und hab mir selbst Hypnose beigebracht, um das zu vertiefen, um den Trancezustand zu vertiefen. Mhm. Und ungefähr nach vier, fünf Jahren fängt das damit an. Ich muss dabei sagen, ich lebe sehr isoliert und allein. Bin arbeitslos seit 16 Jahren. Und das fing an, dass ich anfing, Verse zu schreiben. Verse in Wörter, die ich überhaupt gar nicht gebrauche. Mhm. Also Verse, die ziemlich tiefgehende Sachen sind, so wie du wirst dein Leben erst verstehen, wenn du die Ewigkeit nach dem Tode gesehen hast. Mhm. Oder in dieser Form, oder versuchst du nicht auch im Herbst deines Lebens dich wiederzufinden in den Gesichtern junger Menschen oder so, in dieser Form. In dieser Form, ja. Ja. Und die Verse kamen ja, die habe ich meistens nachts geschrieben, bin aufgestanden, dann kamen ein, zwei Verse pro Nacht, dann war 6 Monate oder 3 Monate Funkpause, dann kam überhaupt nichts rüber. Und dann kam irgendwann mal am Tag, habe ich geschrieben und so weiter und so weiter. Und nach diesen Versen kam dann Namen von Orten rüber. Ich habe mir da so nichts bei gedacht und so weiter. Das ist ja auch normalerweise nichts. Ich habe mir die Orte aber aufgeschrieben, mich über die Auslandsauskunft erkundigt, wo diese Orte liegen und so weiter. Und die waren dann im Ausland, entweder in Kalifornien oder in Russland oder irgendwo. Und ich musste feststellen, dass dann einige Zeit danach tauchten diese Orte wieder in den Nachrichten auf. Da war dann irgendwie irgendwas geschehen. Aha. Und die letzten Sachen, muss ich dir erzählen, die jetzt passiert ist, da bin ich bin sehr unsicher. Ich weiß, an wen ich mich wenden kann. Ich habe mich inzwischen erkundigt. Es gibt einen Professor Micho, der Albert-Ludwig-Universität in Breisgau. Der beschäftigt sich mit übersinnlichen Sachen. Aber ich traue mich nicht recht. Dann ist noch eine Sache passiert. Sag doch mal, was jetzt kürzlich passiert ist. Du wolltest gerade ansetzen, dass jetzt kürzlich ist passiert, und dann erzähl es mal weiter. Ja, das, was kürzlich passiert ist, ich habe einen Bekannten, den ich noch nie gesehen habe, mit dem ich nur telefonisch in Kontakt stand. Und er hat auch irgendwas mit Meditation am Hut, das muss ich dabei sagen. Und ich habe ihn gefragt, ob das stimmt. Ich konnte also ich wohne in Flensburg und der Junge, der wohnt in Bremen. Und ich konnte die Straße beschreiben, in der er wohnt, die Wohnung, jedes einzelne Möbelstück bis zum Fenster hin. Und er hat gesagt, das stimmt hundertprozentig. Also dasselbe ist mir jetzt nochmal passiert. Mit einem Bekannten, den ich vor 6 Jahren, habe ich dem erzählt, also ich bin schwul und so weiter, und der war natürlich nicht. Und dann hat er mich, jetzt nach 6 Jahren, habe ich den durch Zufall eine Telefonnummer in der Hand bekommen, hat da angerufen. Ja, und da? Und da passiert wieder das Gleiche. Ich habe zu ihm eine sehr enge Beziehung, weil ich mochte den Typen. Ja. Ist mir scheißegal, ob er nun schwul ist oder nicht. Und wieder passierte dasselbe. Ich kann die Straße beschreiben, verschnörkelte Häuser und so weiter. Und Wo er lebt. Obwohl ich bin da noch nie da gewesen. Obwohl du das eigentlich überhaupt nicht wissen kannst. Nein, es muss irgendwie eine emotionale Beziehung zwischen diesen Personen bestehen, um das zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das erschrickt doch ungeheuer. Ne? Ja, es sind noch andere Sachen passiert, darüber möchte ich nicht reden. Ja. Und du hast diese Information bekommen, das ist in Freiburg, an der Universität. Ich habe mich selbst erkundigt, dieser Professor da, aber ich traue mich nicht. Warum traust du dich nicht? Ich weiß nicht. Nein, das kommt von meinem ganzen Lebensstil her. Wie gesagt, ich lebe sehr isoliert und also durch Isolation versetze ich mich dann ab und zu in diese Trance-Zustände, und das kommt immer danach manchmal. Da kommt also dann raus. Soweit ich informiert bin, ist dieses Institut an der Universität in Freiburg ausgesprochen seriös, die sich mit diesen paranormalen Phänomenen beschäftigt. Sodass es sicherlich, ich denke das mal, vielleicht auch für dein Leben etwas hilfreich sein könnte, wenn du dich mit so jemandem mal darüber auseinandersetzt, weil es macht dir offensichtlich auch Angst. Ich bin nicht abergläubisch. Als ich gerade mit dem Mann redete, hier von deiner Redaktion da, als ich angerufen habe, plötzlich Stromausfall im Ganzen. Also das ist Quatsch, das ist totaler Zufall, kann das sein, ne? Ja, das kann Zufall sein, ja. Ja, aber dann wird man total unsicher, ob man da überhaupt drüber reden soll. Ne? Ja. Da sind noch viele andere Sachen passiert, die sind so wahnsinnig, die möchte ich echt nicht erzählen. Du hast sonst auch kaum jemanden oder niemanden, mit dem du das besprechen kannst? Ich kann mit keinem darüber reden. Ich würde dir gerne ein Angebot machen. Ja. Du weißt, dass im Hintergrund immer ein Psychologe hier arbeitet. Ja. Das ist heute die Elke, die ist auch informiert über diese Institute in Freiburg. Ja. Bleib doch mal am Telefon und unterhalte dich noch ein bisschen ausführlicher mit der Elke. Ja, mach ich. Ja, machen wir das so. Vielen Dank auch. Alles Gute, John. Ja, tschüss. Ach so, was ich noch sagen wollte. Das Schönste an deiner Sendung fand ich diesen einen jungen Typ, der mit dem Schutzengel da, Matthias oder wie. Das war lustig, ne? Das war schön. Wunderbar, herrlich. Das ist wirkt aufbauend, ne? Ja, das habe ich auch so gedacht. Und dann viel Glück für deine Sendung, ne? Ich wünsche dir auch Glück. Tschüss, John. Tschüss. Ciao. Iris, 28. Ja, hallo Domian. Hallo. Und zwar folgendes. Bei mir geht es um die Gesundheitsreform, die so zurzeit im Gange ist. Ja. Ich mache zurzeit wie mein Vorgänger so ein autogenes Training und habe auch ein paar andere Kurse so von der AOK aus gemacht, wie zum Beispiel Sport und sowas. Und was mir alles auch sehr viel Spaß macht. Nur jetzt zum Beispiel bei diesem autogenen Training würde es eigentlich, ich habe einen Grundkurs gemacht, einen Aufbaukurs geben. Nur dadurch, dass jetzt die Gesundheitsreform nächstes Jahr zuschlägt, ist es für mich einfach unmöglich, irgendeinen Kursus noch weiterzumachen. Ja. Und ich finde das dermaßen schlimm, weil es ist ja nicht nur das. Ich habe auch unter anderem eine Rückenschule gemacht, die jetzt für weitere Leute, die jetzt auch Rückenprobleme haben, einfach nicht mehr in Frage kommen, weil der Kurs ist zum Beispiel normal 200 Mark kosten würde. Und die Kassen dürfen noch nicht einmal was zuzahlen, geschweige denn ganz zahlen. Mhm. Und jetzt auch bei diesem autogenen Training, ich würde gerne einen zweiten Kursus machen, kann es auch wiederum nicht machen. Was würde dieser Aufbaukursus denn kosten? Ich glaube, das war, was sie sagte, so diese Kursleiterin, um die 150 Mark. Ja. Was theoretisch natürlich, sag ich mal, machbar ist. Nur ich bin zurzeit arbeitslos und kann es mir, sag ich mal, vielleicht noch leisten. Nur jetzt gerade so vor Weihnachten ist es auch wieder ein Problem. Gibt es denn, also jetzt für besondere Fälle, in deinem Fall, du bist arbeitslos, da keine extra Regelung, dass man da vielleicht dann doch noch Geld genehmigt bekommt? Ja, das ist das, wo ich mich morgen eigentlich genauer noch mehr erkundigen wollte, weil heute war gerade der Kursus und da sagte halt die Leiterin da, dass sie sich da heute schlau gemacht hat, ob für sie die Patienten das, für den das gezahlt wird. Und da sagt die AOK schon mal von vornherein, sie dürfen es nicht, sie können es nicht zahlen. Also generell denke ich mal, es gibt schon das ein oder andere, wo man sparen sollte. Und dass gespart werden muss, ist uns allen letztendlich auch klar. Na klar. Nur weiß ich nicht, was jetzt deinen Fall betrifft, ob man da vielleicht so Ausnahmeregelungen durchaus auch mit vorgesehen hat. Bin ich völlig überfragt. Ich meine, ich gehe jetzt auch gar nicht mal nur von meiner Arbeitslosigkeit aus. Ich gehe jetzt auch mal ganz allgemein von anderen Leuten aus. Es hat nicht jeder, sag ich mal, unbedingt viel Geld. Auch die arbeiten nicht. Ich denke mal jetzt, was weiß ich, an der Friseuse oder Verkäuferin, die haben auch nicht unheimlich viel Geld. Mhm. Ich habe zum Beispiel, was ich gern sagen kann, 1200 Mark jetzt Arbeitslosenhilfe mittlerweile. Nur, es gibt auch viele, die vielleicht nur 200 Mark mehr haben und auch damit auskommen müssen. Mm. Und die würden ja nicht unter diesen Scheffel fallen wie ich. Ja, die müssen es dann ganz für sich zahlen. Und die viele können sich das dann nicht mehr leisten. Mm. Und dann bleibt wieder die Gesundheit auf der Strecke. Mm. Und klar, das ist natürlich so eine Sache bei diesen Kürzungen, dass immer irgendjemand natürlich darunter zu leiden hat. Und oftmals ist es ungerecht und manchmal kann man auch sagen, okay, komm, das kann man jetzt auch mal verkraften. Ja, vielleicht der eine oder andere Kur weniger ist vielleicht noch auch nicht so dramatisch. Ne? Was ich nur nicht so verstehe, es ist ja nicht nur eine Kur, es ist ja jegliche Sachen, die da geschrieben werden. Die Ärzte dürfen das ja auch nicht mehr auf Rezept ausgeben. Mhm. Alles, was vorbeugend ist, darf nicht mehr ausgegeben werden. Selbst als ich mal beim Arzt war und mir so eine Salbe für Lippenherpes geben wollte, sagte er, da kann ich Ihnen die nicht verschreiben, Sie haben sie ja jetzt nicht. Mhm. Nur, hat er aber auch recht, ne? Oder? Ja, theoretisch ja. Nur das Zeug muss ich anwenden, die Creme muss ich drauf machen, wenn ich merke, dass es kribbelt. Nur, wenn ich jetzt abends sage, es kribbelt, nächsten Tag ist es so spät. Iris, jetzt wollen wir mal hoffen, wenn du deinen Kurs da machen willst, dass es da irgendwie eine Notregelung gibt, eine Härtefallregelung. Und du trotzdem zu deinem Aufbaukurs kommst. Ja gut, für mich ist es klar. Ich hoffe halt auch nur für andere, dass die auch die Möglichkeit haben, in den Kursen irgendwie weiterzukommen. Ja. Okay, Iris. Okay. Viel Glück. Ich sag schön, tschüss. Dank alles. Ciao. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich den, wer ist es, Franz. Franz, 47. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Vielleicht erinnerst du dich, wir hatten vor 14 Tagen ein Gespräch. Und aufgrund dessen, dass du nach dem Gespräch zu mir gesagt hast, gut, dass du durchgekommen bist, ich zitiere dich mal, habe ich heute Abend nochmal versucht anzurufen, bin sehr glücklich, dass ich durchgekommen bin und bedanke mich auch recht herzlich bei der Redaktion, dass sie mich reingenommen haben. Nun sag mir nochmal Stichwort. Es geht ums Busfahren. Ja. Du weißt es noch? Ich weiß, ja. Fahrzeitüberschreitung etc. Ja. Du erinnerst. Ich weiß, ja. Jetzt ist er weg. Franz? Ja, ich bin noch da. Busfahrer, der darüber geschimpft hat oder sich seine große Sorge kundgetan hat, dass die meisten Busfahrer vollkommen überlastet sind und dass es verbunden ist mit sehr großen Gefahren für die Gäste, für die Passagiere. Ja. Und jetzt möchte ich mich auf diesem Wege für meine Kündigung bedanken, die ich am nächsten Tage von meinem Arbeitgeber bekommen habe. Ist das wahr? Ja. Aufgrund deines Auftrittes in der Sendung? Ja, aufgrund dieser Sendung. Ne? Hat er das irgendwie begründet? Aus Rationalisierungsgründen. Aber ich bin nun 17 Jahre bei der Firma und ich glaube nicht, dass man einen Mitarbeiter, der so lange bei der Firma ist, aus Rationalisierungsgründen von heute auf morgen eine Kündigung ist. Also du hattest ja ein ganz ernsthaftes Anliegen und hast das zum Ausdruck gebracht. Richtig. Hattest du, das weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht erinnern, hattest du dieses denn damals oder vorher deinem Chef auch schon mal so gesagt? Nein, ich hatte dir ja gesagt, was nützt es, wenn ich mit meinem Chef über dieses Problem rede? Mhm. Der sagt mir, wenn du es nicht machst, dann musst du gehen, es stehen 10 andere vor der Tür. Ne? Mhm. Und dann hatte ich nur gesagt, damit ist das Problem nicht aus der Welt, deswegen hatte ich meinen Chef nie darauf angesprochen. Also aus diesem Grund kann die Kündigung nicht gekommen sein. Ja. Ne? Aber gut, vielleicht hat der Chef die Sendung gesehen, gehört oder vielleicht wegen. Hallo? Ach, das ist aber sehr ärgerlich, dann ist er weg. Sehr schade. Dann machen wir erstmal eine kleine Pause, Musikpause. Wir machen weiter. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom WDR zu hören im Radio bei 1Live, zu sehen im WDR-Fernsehen. Offene Sendung heute Nacht für alle eure Themen. Also über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? 0130 2911, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Wenn ihr faxt, bitte ein paar Stichworte zu eurem Anliegen auf das Fax schreiben und die Telefonnummer nicht vergessen, damit wir euch dann zurückrufen können. Weiter geht's mit Jochen, der 27. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Ja, erstmal wunderschönen guten Abend. Ja. Ja, es geht darum, dass ich vor 6 Jahren im Knast gesessen habe. Ja. Und zwar wegen bewaffneten Raubüberfalls. Jeder merkt Menge. Und was mit? Wegen einem bewaffneten Raubüberfalls. Ja. Und das ging an ein behindertes Geschwisterpaar. Du hast also ein behindertes Geschwisterpaar überfallen. Mhm. Ja. Und das war, sagen wir mal so auf eine übelste Weise, Wo hast du die überfallen? In der Wohnung. In der Wohnung. Ja. Du bist in die Wohnung eingebrochen, ja. Während die in der Wohnung waren. Ja, und die schliefen auch dabei. Und was hast du dann gemacht? Ja, da war alles geklaut, alles mögliche, was es da gab. Ja. Sind die aufgewacht? Ja. Hast du die bedroht? Mhm. Hast du Gewalt angewendet irgendwie? Nein. Was hast du gemacht? Die hier aus dem Bett geholt, ja. Und denen hast du Geld da dann geklaut. Ja. Und Schmuck. Und dann fiel es irgendwann mal auf, durch, weil es mit zu vielem passiert ist. Aber wie behindert waren die Leute? Blind. Die waren blind? Ja. Hast du sie gefesselt? Nein, nichts damit. Also keine Gewalt. Ja. So, dann hast du denen ihre Wertsachen geklaut? Ja. Geld, Checks. Im Wert von, über den Daumen? 50.000. 50.000 Mal. Mhm. Und dann? Ja, haben wir das Geld davon von den Kontos abgehoben. Ja. Und hat dann Klamotten gekauft, Auto, Anlage, dies und das. Warst du alleine oder gab's noch hintereinander? Nein, das war mit meinem Bruder zusammen. Also. Und noch drei anderen. Und das war unser Fehler, dass wir noch mehr damit eingezogen haben. Ja, der Fehler liegt, glaube ich, ganz woanders. Ja, klar, das verstehe ich. So, ihr wart also eine Gruppe von Männern, die das durchgezogen haben. Ja. Warum habt ihr euch gerade diese Leute ausgesucht? Das kam eben so. Weil die am wehrlosesten waren. Ja, auch. Kanntest du die vorher? Nein. Hm. Die habe ich vorher noch nie gesehen. Das war eben die Geldnot und die Arbeitslosigkeit. Ja, und dann kriegen wir es halt dazu. Ihr seid denn aufs gerade Wohl bei denen eingebrochen? Ja. Ja. So, und dann, wie ging es weiter? Ja, da haben wir uns Geld herausgeholt, Sparbücher. Mhm. Und dann am nächsten Tag hat eine zu Bank rangegangen, da alles abgeholt. Okay, also alles dann rausgeholt, was rauszuholen war. Ja, und dann fiel es irgendwann mal den Filialleiter auf. Ja, das heißt, ihr seid, oder du bist relativ kurz danach erwischt worden. Bitte? Du bist dann relativ kurz nach der Tat auch erwischt worden. Ja. Wie lange verging da die Zeit noch? Also das erste war am 9.10. Und verhaftet wurden, wo man am 16.10., das war ein Dienstag, den habe also ich nie vergessen. Sechs Tage lang dazwischen. So, ja. Ab in den Knast, Gerichtsverhandlungen. Krawellstraße. Was? Krawellstraße, Essen. In Essen, ja. In den Knast, den ich hier erlebt habe. Dann eingesessen, wie viele Jahre? Ich habe mein Bruder hat damals 5 Jahre. Okay, und der ist jetzt am 12.09. Er ist entlassen worden. Der müsste Endstrafe abbüßen. Du hast die Tat bei der Gerichtsverhandlung gestanden? Ja, klar. Voll gestanden. Hast du gesagt, dass dir das leid tut? Ja, klar. War das die erste Tat dieser Art? Nein. Vorher habe ich auch noch Einbrüche, wo ich gab Körperverletzung jetzt und dann der ganze Schnickschnack. Also, Gutachten durchgemacht. Ist schon einiges hast du auf dem Karpholz. Ja. Jetzt hast du hier angerufen. Warum? Ja, da habe ich dann eben die ganze Zeit da eben durch den Kopf geht, die Tat. Und die kriege ich auch so schnell nicht mehr raus. Also es ist immer noch, trotz dessen, dass eine ganze Zeit, eine Weile vergangen ist, plagt dich das schlechte Gewissen. Was machst du im Moment? Im Moment bin ich arbeitslos. Ja. Und ja, nur rumhocken, wo krieg ich Geld her, pumpen, dies und das. Ja. Und klauen ist überhaupt nichts mehr. Da habe ich, seit ich entlassen bin. Wollte ich dich gerade fragen? Ne, ist seitdem nichts mehr gelaufen, aber pumpe mich überall durch, die geben auch. Hast du irgendwas gelernt? Nein. Nein. Gar nichts. Ja. Hast du, ich gehe mal davon aus, dass du schon irgendwann mal gearbeitet hast. Ja, hatte ich. Was hast du gearbeitet? Packer und sowas. Also Hilfsarbeiter irgendwo, ja, ne? Ja. Ja. Hast du im Moment irgendwas in Aussicht? Laufen nee, gar nichts? Gar nichts. Von was lebst du? Von wie viel Geld lebst du im Monat? 516 Mark vom Arbeitsamt. Und hast du eine Wohnung? Ja. Die hast du? Als du in der Gerichtsverhandlung warst, ja. Waren die behinderten Leute auch da? Nein. Die waren nicht da? Nein. Wie kam das? Das habe ich damals überhaupt selbst gar nicht so verstanden, warum die nicht da waren. Jetzt hast du, gehe ich mal davon aus, die Möglichkeit gehabt, in dem Knast, ich hoffe es, leider Gott ist das ja nur auch immer nicht überall und immer so, hast du mit einem Gefängnispsychologen eingehend über dich und die Tat und die Vergangenheit reden können? Nee. Das ging nicht? Gar nichts ging, ja. Hast du überhaupt irgendeinen Betreuer gehabt, nachdem du aus dem Knast rauskamst? Nee, auch nicht. Auch nicht? Auch nicht. Also du standest und stehst eigentlich ganz allein da? Ja. Mit deiner Vergangenheit und mit dem, was du gemacht hast? Mhm. Und wirst irgendwie auch nicht richtig fertig damit. Nee. Jochen, das ist natürlich ganz schwierig, jetzt im Rahmen einer solchen Sendung, in ein paar Minuten da wirklich was Gutes jetzt zu machen. Deshalb möchte ich dich auch gerne noch am Telefon behalten, dass du mit unserer Elke noch ein bisschen redest. Vielleicht könnt ihr gemeinsam überlegen, du wohnst jetzt auch in Essen, ja? Ja. Dass man vielleicht doch da noch einen Ansprechpartner findet, der sich ein bisschen um dich kümmert jetzt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass du einfach eine Kontaktperson haben müsstest, mit der du einfach mal alles so richtig durchsprechen kannst. Ja. Wenn das auch sehr schlimm war, was du gemacht hast, und du hast wohl sehr viel Scheiße gebaut. Ja, habe ich. Dennoch finde ich, dass man auch jemandem wie dir eine Chance geben sollte. Und ich wünsche dir sehr, sehr, du bist erst 27 Jahre alt. Werde ich morgen erst. Morgen bist du 27. Ja. Dass du aus dem Sumpf doch rauskommst und irgendwie doch noch ein gutes Leben hinkriegst. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Okay. Und bleib am Telefon. Danke. Tschüss. Ja, okay, tschüss. Ciao. Jetzt ist die Ela. Ne? Ela, ja, jetzt ist hi. Hi. Hi, Domian. Ja. Es ist total ungewohnt. Normalerweise sehe ich dich ja nur mit anderen Leuten reden und jetzt bin ich selber dran. Und als mich eure Frau eben zurückgerufen hat, habe ich auch einen halben Herzinfarkt bekommen. So aber, wie heute. Aber du lebst noch. Ich lebe noch, ja. Der Puls ist erhöht. Allerdings. Ich höre ihn, ja. Ich höre ihn etwas. Aber das macht gar nichts. Ja. Also bei mir ist es so, ich war zwar nicht im Knast, aber irgendwo kriege ich mein Leben mit 26 auch nicht auf die Reihe. Wie kommt das? Ja, also ich habe viele Ausbildungen angefangen und bin auch immer irgendwie in der Probezeit gescheitert. Es hat mit Friseursachen angefangen, dann mal irgendwie Schauwerbegestalter und 89 war es dann halt auch so. Da habe ich die Frau kennengelernt, mit der ich auch jetzt immer noch in der inzwischen dritten Wohnung wohne. Sie ist 34 geworden, dieses Jahr im März. Und ja, wir waren 3 Monate zusammen. Ich wohnte bei ihr in der WG mit drin und irgendwie wollte sie mich halt rausschmeißen. Und das Ganze war so verkuddelt und vermuddelt. Sie hatte Sekt getrunken. Ich habe an der Pfeife gezogen vormittags bei dem anderen jungen Mann, der mit in der WG wohnte. Und ja, da habe ich aus Wut in eine Glasscheibe reingehauen und habe mir dabei an der rechten Hand, ich war damals also auch noch Rechtshänder, Sehnerven und Pulsadern zerstört. Bin jetzt auch 30% behindert und habe den Tastsinn halt nicht mehr in den Fingerspitzen. Und das hat natürlich mir erstmal irgendwie die Kreativität genommen, die ich eigentlich immer so hatte. Es ist halt so, dass ich seitdem auch beruflich nicht mehr auf die Füße gekommen bin. Ich habe wohl schon immer den Traum gehabt, DJ zu sein. Also ich mixe gern. Ich habe hier auch zu Hause 2 Plattenspieler, Mischpult und so. Mhm. Und habe auch schon H3 Club Night gemacht. Ich habe 94 angefangen aufzulegen. Das erste Mal in der Disco hat man mich auch überredet. Und es klappte irgendwie. Also ich fühle mit dem kleinen Finger, mit dem halben Ringfinger kann ich noch fühlen. Und man kann ja auch viel mit der linken Hand machen und nur den Crossfader hin und her schieben mit der rechten Hand. Aber es ist halt so, dass ich, ich möchte halt schon was Solides irgendwie auch machen. Und ich bin 26 und jetzt habe ich mir irgendwie gedacht, naja, kannst du eine Abendschule und Realschulabschluss nachmachen. Aber irgendwo denke ich, verliere vielleicht dann auch Zeit, weil ich möchte schon eine Ausbildung machen, bis ich halt 30 bin, weil danach wird es ja auch schwieriger. Und also hast du einen Hauptschulabschluss? Nee, ich habe ein Abgangszeugnis. Ich habe 2-mal die 9 Realschule gemacht. Es ist auch so, ich bin bei meiner Oma groß geworden und zwischen 11 und 14 bin ich dann immer zwischen Mutter und Oma hin und her gependelt. Die Oma hat mich immer geschlagen, wo ich noch klein war. Ja. Dann habe ich die Scheidung meiner Mutter und von meinem Stiefvater miterlebt, da hat sie auch immer vertrimmt und okay, halt üble Geschichten passiert, die vieles vielleicht auch erklären, was jetzt ist. Möglicherweise. Nichtsdestotrotz sollte das nun auch keine, ich sag's mal, Entschuldigung im Sinne einer Erklärung oder Erklärung im Sinne einer Entschuldigung sein, jetzt nicht weiter aktiv zu sein. Hm. 26 finde ich noch kein Alter. Ja, schon. Und wenn du auf dieser DJ-Basis nicht weiter, wenn das nicht deine Zukunft ist und du sagst, ich will was Solides lernen, ist ja auch in Ordnung, ehrenwert, dann denke ich, ist die Weiterqualifikation natürlich erstmal der allerwichtigste Schritt. Wenn du sagst, ich möchte gerne mir einen höheren Schulabschluss per Abendschule erarbeiten, dann finde ich, solltest du das angehen. Ja klar, nur und es ist halt auch so, wenn ich gucke, jetzt in der Tageszeitung vor längerem stand halt drin, dass es viel weniger Lehrstellen gibt als Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen. Die kommen von der Schule, die haben Abi, die sind 17 Jahre alt und kriegen schon keine Lehrstelle. Und da komme ich dann irgendwann natürlich, aber mit 28 dieser an. Ja gut, aber dieser Ansatz führt nur dazu, dass du apathisch da liegst und sagst, ach, die Welt ist schlecht und ich kriege überhaupt nichts auf die Reihe. Ja, ich kiff mir auch seit 89 jeden Tag. Ja, ist natürlich super bescheuert. Ich weiß. Natürlich. Ich denke, dass man sich denn nie kirre machen lassen sollte von solchen Zahlen. Natürlich ist es schwierig und natürlich ist es kompliziert. Aber wenn, dann schaffst du nur irgendwie dagegen anzukommen, indem du aktiv bist, indem du auch was Solides anstrebst. Und eine Nachqualifikation in Sachen Schulabschluss zu machen, ist immer gut. Da gibt es überhaupt nichts zu reden. Ja, klar. Und wenn du das schon mal in der Tasche hast, dann ist ein bisschen Zeit vergangen. Vielleicht hast du dann eine neue Idee, wie man irgendwie das einfädeln könnte. Also ich kann dich ja wirklich nur ermutigen, das zu machen und jetzt auch schnell zu machen. Du hast lange genug rumgehangen. Das ist wahr. Wie das ist, kennst du jetzt. Jetzt macht das andere Leben mal. Außerdem gibt es auch ein besseres Selbstwertgefühl, wenn man das schon mal geschafft hat. Das stimmt, das merke ich auch. Also es ist so, ich bin auch hier in Kassel tätig. Ich lege hier und da mal auf deiner Disco und dann haben wir in so einer Gaststätte jeden vierten Donnerstag einen Hausabend und da lege ich auch auf. Und ich lege die Platte auf den Teller und dann ist die Tanzfläche voll, die fangen an zu schreien. Ja. Es ist phänomenal, ich grinse mir da immer ein und ich finde es auch wahnsinnig toll. Das kickt ja auch schon so das Selbstbewusstsein. Was meinst du, was es erstmal für einen Kick hat, wenn du deine mittlere Reife in der Hand hältst? Ja, ne? Ja. Und dann vielleicht, wir wollen jetzt nicht spinnen, aber vielleicht sogar noch ein Abitur, mal sehen, vielleicht. Ja, man sagt immer, Ela, du bist nicht doof, du bist nur faul. Ich finde auch, dass du nicht doof bist, klingst jedenfalls nicht so. Ja, gut. Also anmelden, wenn du das organisatorisch, finanziell hinkriegst, melde dich auf der Abendschule an. Ja, also kosten tut es nichts. Es ist halt jeden Abend von 17 bis 21 Uhr, ich denke über 2 Jahre. Und das ist ein hartes Brot, das weiß ich. Und ich habe auch Respekt vor den Leuten, die sowas schaffen. Ich möchte es auf jeden Fall schaffen, weil ich möchte mein Leben ändern. Ich möchte nicht enden wie meine Mutter, die ist nämlich eine ganz arme Socke. Und meine Freundin, mit der ich hier zusammenlebe und die auch all die Jahre bei allen Höhen und Tiefen immer irgendwo hinter mir stand. Wir führen jetzt eine WG, seit einem Jahr sind wir also nicht mehr zusammen. Aber die sagt halt auch, guck dir deine Mutter an, willst du so enden, genau. Mach's besser. Ela. Das stimmt ja auch. Jetzt machen wir einen Pakt, wir beiden. Ja. In 2 Jahren unterhalten wir uns an dieser Stelle nochmal. Und dann will ich hören, dass Ela am Telefon ist mit mittlerer Reife. Okay. Und dann reden wir weiter. Ja. Okay. Und viel Spaß noch bei deiner Sendung. Toll, toll, toll. Ich super, echt. Ich ganz danke dir herzlich. Okay, bis dann. Tschüss, Ela. Tschüss. Oh, ein schöner Name. Toben, 21. Jo, hi Jürgen. Toben, hi. Mein Thema, mein Coming Out. Dein Coming Out? Ja. Du bist schwul? Ja. Und ich habe einen unheimlichen Horror davor, weil... Ich wohne jetzt 600 Kilometer von zu Hause. Ja. Und das hat mir einerseits einen großen Abstand gegeben, wo ich meinem eigenen Ich besser nachgehen kann. Ja. Weil, kurze Zwischenfrage. Was machst du? Studierst du oder was machst du? Zurzeit bin ich arbeitslos. Ja, aber wohnst halt nicht mehr zu Hause. Nee, nee. Ja. Und meine Mutter lebt seit 89 mit einem Freund zusammen. Und der ist so ein typischer Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ein typischer Macho-Mann. Ja, so ein... Ja, eine alte Heterosocke. 50 Jahre alt, ja. Und Frau muss zu Hause sein, muss. Ja. Ne? Und der könnte garantiert mit diesem Thema überhaupt nichts anfangen. Mhm. Ne? Und meine Mutter ist in dieser Beziehung eher so die Schwächere. Mhm. Und wo ich Befürchtung habe, wenn ich das meiner Mutter sage, ja, ich meine, sie wird es bestimmt gut aufpassen, nur... dass dann in dieser Beziehung kriseln wird. Und weil deine Mutter hin und her gerissen wäre? Ja, genau. Sie vielleicht zu dir halten würde? Genau, garantiert. Und er das nicht verstehen könnte? Er, nee, glaube ich nicht. Nee. Hast du irgendeine Andeutung bei deiner Mutter schon mal gemacht? Also ich glaube, dass meine Mutter einen Wink weiß, doch, ja. Glaube ich. Nur das beunruhigt mich auch. Sie hat von selbst auch noch nicht irgendwie mal gefragt oder so. Sag mal, Toben, wer du sagst Coming Out. Mhm. Zum Coming Out gehören nicht nur die Eltern, sondern alles, das gesamte Umfeld. Ja, wie sieht's damit aus? Okay, dann ich habe schon einen Teil Coming Out gestartet und zwar hier in der Umgebung wissen eigentlich alle meine Freunde Bescheid. Ja. Ja. Und ist dir das leicht von der Hand gegangen zu sagen, so ich bin so, basta? Nee, da muss ich erzählen, ich lebe mit einer Frau zusammen. Hier in Köln. In der WG, oder? Ja. Mhm. Und wir sind damals aus guter Freundschaft zusammengezogen, mhm. auf beruflicher Weise. Und die hat mich irgendwann mal so gelöchert mit, ja, ich komme mit den Spuren unheimlich klar und ich finde die super gut, mit denen kann man sich gut unterhalten. Und du wärst ja absolut nicht der Typ und du würdest dich ja gar nicht mit denen verstehen und so. Mhm. Und da ist mir einfach der Kragen geplatzt. Ne? Ja. Und da habe ich dir das gesagt. Da fiel erstmal die Kinnlade runter. Und hat sie sich gefreut? Ja, gefreut. Sie sagte, Moment, jetzt bist du erstmal wieder ein ganz anderer Mensch für mich. Da warst du ihr noch sympathischer, oder was? Ja, so im Nachhinein schon. Ja. Ja. Lebst du denn auch richtig schwul hier in Köln? Gehst du aus und... Ich habe einen Freund. Du hast einen Freund, das ja. Mhm. Nur ich bin halt nicht der Typ, der das so raushängen lässt. Ja. Also. Aber jetzt zurückzukommen auf es geht ja um deine Mutter, ne? Ja. Um deine Eltern. Ja. Ist dir das denn ein großes Anliegen, der Mutter das zu erzählen? Ja, es nervt mich. Und ja. Ich weiß einfach, dass meine Mutter bestimmt etwas weiß und sie sich halt nicht traut zu fragen. Ne? Weißt du, Toben, ich bin ja wirklich der Auffassung und auch durch eigene Biografie dazu gelangt, dass man dieses alles so früh wie möglich machen sollte. Und eben auch die Eltern informieren sollte und mit einbeziehen sollte. Ja. Weil es einfach für einen selbst ein besseres Gefühl ist. Ja. Eltern sind nur, das ist nur irgendwas schon sehr Seltsames, ein sehr enger Bezugspunkt. Und wenn man da immer spielen muss, das ist einfach für die Seele nicht in Ordnung. Ja. Ich finde, du kannst das deiner Mutter und diesem Mann zumuten. Und ich finde auch, was dann zwischen deiner Mutter, so hart das jetzt auch klingt, deiner Mutter und dem Mann passiert, das ist erstmal dann Bier deiner Mutter. Ja, klar. Du kannst ja nicht aus Rücksicht, was da vielleicht daraus entstehen könnte, dich dein ureigenes Ich verleugnen. Und wenn dir das gut tut, deiner Mutter das zu offenbaren, dann offenbar es. Ja, Du kannst ja mit ihr auch erstmal drüber reden, wie das wohl ist mit dem Mann. Das zumindest aber du mit ihr schon mal darüber gesprochen hast. Ja, nur meine Mutter hat auch schon so, ich habe das ja auch alles als Kind, als Scheidungskind bei meiner Mutter intensiv mitbekommen, dass sie schon viele herbe Enttäuschungen hinter sich hat. Und dass ich mich einfach nicht traue, ihr noch solch eine zuzumuten, weil ich garantiert wüsste, dass dann irgendwie es dabei denen auseinandergeht. Ne? Und das belastet mich. Aber es ist keine herbe Enttäuschung, wenn oder dass du schwul bist. Nee. Und es ist auch ein scheiß Mann, wenn der deine Mutter deshalb verlassen würde, weil ihr Sohn schwul ist. Ja, aber er würde mich nicht mit dem Arsch angucken, wenn ich nach Hause fahren würde und ich rede mit meiner Mutter und er redet nicht mit mir. Also ich weiß nicht, dann würde ich gar nicht nach Hause fahren. Ja. Aber berät doch all diese Sachen, berät das doch mal mit deiner Mutter. Ja. Wie sieht das aus? Ist dir unangenehm? Du hast Angst vor? Ja. Ja, sie hat selbst auch Angst vor. Also ich glaube, sie weiß ein bisschen Bescheid oder sie weiß, aber sie scheint dann da auch Angst zu haben vor. Das ist natürlich jetzt ein richtiges Problem, was bewältigt werden muss, was sicher vielleicht eine ganze Lawine von Problemen nach sich zieht. Aber es gibt da keine Alternative. Die Alternative heißt Lüge. Und das ist es ja auch nicht. Eben, ich glaube, also jetzt zur Zeit, ich habe mit meiner Mutter nichts großartig zu bereden. Ne? Und da liegt es eigentlich so im Vordergrund, ihr das zu erzählen, weil dann werden von ihr wieder tausend Fragen kommen. Und irgendwie. Ich würde es aber auch nicht am Telefon machen. Eben. Du musst das, fahr zu ihr und geht Kaffee trinken oder weiß ich was. Und wenn ihr alleine seid und sag, leg sie auf den Tisch. Ah, Weihnachten wäre herbe, ne? Weihnachten wäre vielleicht ein bisschen herbe unterm Weihnachtsbaum. Hat es ja auch schon alles gegeben, aber toben. Mensch, ich drück dir die Daumen. Ja. Das musst du machen. Ja, schauen wir. Ne? Alles Gute. Okay. Tschüss. Ciao. Gina oder Gina. Ja, hallo? Sagt man Gina? Gina. So. Deutsch. 32. Ja, also erstmal möchte ich zu der Ela, die da angerufen hat, die Vorvorletzte, möchte ich sagen, dass die sehr selbstbewusst klingt und das schafft die bestimmt. Dass man sie sich vornimmt, das ist nichts Besonderes, das machen viele. Ja. Und dann möchte ich noch jetzt zu meinem Beitrag sagen, dass ich also mit Sicherheit doch schon bei manchen zur Erheiterung beitragen werde, aber das ist leider... liegt am Thema. Ja. Also mir ist Folgendes passiert am 3. Februar 95. Ja. Das ist hier im Osten von Hamburg, reines Wohngebiet. 18 Uhr, dunkel. Und mein Sohn hat geschlafen, er war zu Hause, mein Mann auch. Und ich war beim Einkaufen im Auto. Und fuhr nach Hause. Und um nach Hause zu kommen, muss ich so in so eine Straße einbiegen. Das ist eigentlich so eine Art Allee. Die ganzen Bäume waren kahl. Und sehe so ein seltsames Ding da irgendwie über so einem Haus. Und dieses Thema hattest du, glaube ich, auch noch nicht in deiner Sendung. Naja, und ich denke, was ist das? Und fahre so etwas langsamer, total hell, so ein eigenartiges Licht. Und habe dann also praktisch auf der anderen Straßenseite von diesem Haus angehalten. Und über diesem Haus war das halt. Und das war... ein UFO? Oder was? Sagt man mir im weitesten Sinne. Ich muss dazu sagen, also ich weiß bis heute nicht, ich will das jetzt nicht irgendwie, was das war, aber ich weiß nicht, was es war. Ein UFO über Hamburg? Nicht nur eins, also da kommt ja noch was danach. Nein, da kommt ja noch was danach. Naja, und ich habe so gestanden, Fenster runter und habe nur gedacht, was ist denn das, mein Gott? Und das war also, ja, also bestimmt 16 Meter vielleicht von mir entfernt. Ich habe das im Nachhinein nochmal geguckt, wie weit das so sein kann, ne? Ja. Das hatte so etwa die Größe, ich habe immer gesagt, so wie ein VW-Bus hochkant. Das war irgendwie so ein Oval oder mehrstöckig und das war unheimlich gleißend hell, heller als die Sonne. Und ich habe da immer reingestarrt und das stand da ganz ruhig und schwebte da rum. Fluch ein Stück, blieb wieder stehen. Fluch wieder ein Stück, blieb wieder stehen. Du bist sicher, dass es kein VW-Bus war? Nein, da bin ich ziemlich sicher. Ich bin auch sicher, dass es nichts, also kein Flugzeug, kein Hubschrauber. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, was das war. Ja. Und habe mich umgeguckt und denkt, mein Gott, hier müssen ja schon hunderte von Leuten stehen. Was ist denn das bloß? Und als ich wieder hinguckte, war es weg. Und dann habe ich Gas gegeben und dann muss ich praktisch nur noch einmal rechts abbiegen und muss parallel zu der gleichen Straße zurückfahren und dann zu meinem Haus zu kommen. Ich fahre also praktisch auch auf der Straße schon an meinem Haus vorbei. Ne? Ja. Und dann bin ich irgendwie hochgerannt und habe meinen Mann gerufen und da ist irgendwas und komm mal ans Fenster und so und Licht ausgemacht ans Küchenfenster. Und wenn man sich so ganz weit zur Seite quetscht, kann man auch dieses Haus praktisch aus dem Fenster sehen. Nur normal guckt man ja im Dunkeln um die Zeit nicht aus dem Fenster irgendwie. Und nach einer Weile, so nach ein, zwei Minuten vielleicht, flog dann was, das klingt jetzt ja bescheuert, das flog auf der anderen Straßenseite, das war aber allerdings etwas kleiner, flog war uns vorbei, auch ganz leise, auch ohne Geräusch. So ähnlich wie VW Käfer dann? Nein, ja, von der Größe kommt das ungefähr hin, aber war wohl doch kein VW Käfer. Ja. Und es war auch nicht genau zu erkennen, was das für eine Form hatte, so ein diffuses, komisches, total helles Licht. Ja. So. Und ich nur wie gepackt, geguckt. Ich ins Wohnzimmer, mein Fotoapparat und er, nein, Papier und so, weil es war schon irgendwie alles ein bisschen unheimlich. Ich bin aber losgefahren, habe das also versucht zu finden hier in der Gegend, habe es aber nicht gefunden. Dann habe ich hier gesessen und immer gedacht, ja, was ist denn, bist du jetzt verrückt geworden? Oder habe ich gesagt, Mensch, vielleicht habe ich Gott gesehen, habe ich schon völlig durchgedreht. Dann habe ich nachher Kontakt aufgenommen. Es gibt da so ein paar Gesellschaften in Deutschland und ich habe dann also lange gesucht, bis ich so eine Adresse gefunden hatte. Die haben das dann hier in der lokalen Presse veröffentlicht. Und siehe an, da haben sich noch ein paar mehr gemeldet. Aber erst nachdem das veröffentlicht war? Nachdem das veröffentlicht war, genau. Zum Beispiel ein Ehepaar, die haben es am gleichen Abend, 2,5 Stunden später, ein paar Kilometer weiter auch gesehen, haben es auch genauso geschrieben. Also das ist ja nun, Gina, das ist ein langes Thema, ne, mit diesen sogenannten UFOs. Ja, das ist ein komplexes UFOs. Thema. Ja, zumal es ja wirklich fast 98% erklärbar ist, ne. Es ist immer... Das weiß ich alles. Also was ich weißt du, ne? gelesen habe, das weiß ich alles. Es ist auch nicht so, wie gesagt, ich weiß nicht, was es war. Was man so sagt, was es gewesen sein könnte, war es jedenfalls nicht. Keiner weiß eigentlich, was es war. Selbst die Glaubst du denn selbst, dass es ein UFO war? Wenn du damit meinst, dass es ein außerirdisches Raumschiff war, muss ich sagen, weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen, UFO heißt ja nichts anderes als unbekanntes Flugobjekt. Richtig, das kann ja irgendwas ganz Irdisches gewesen sein. Ja, nun ist es so, dass ich eigentlich festgestellt habe, also nicht nur aufgrund dieser Leute, die sich da gemeldet haben, wovon ich auch einige inzwischen gesprochen habe, sondern auch jetzt so, ich fange also an, auch mitunter das mal zu erzählen, bei Leuten, die mich gut kennen. Man muss immer ein bisschen aufpassen, weil das also doch mitunter auch nach hinten losgeht. Also es ist nicht so, dass man sich irgendwie in den Vordergrund spielt, sondern es ist eigentlich eine Sache, die eigentlich eher peinlich ist, wenn man das erzählt. Und ich habe gedacht, ob das nicht mal vielleicht eine Anregung wäre, irgendwann mal für dich als Thema. Als Thema? Ja. Denn ich habe festgestellt, so wie bei den Gehirntumoren, jeder kennt irgendwie jemanden, der sowas mal hatte. Das ist auch so ein Thema, wo ich erst dachte, was uns auch mal betraf in der Familie, dass das keiner weiß. Und irgendjemand kennt doch jemanden, der das hatte. Und genauso ist es auch bei dieser Sache. Das nehme ich gerne auf, obwohl wir ab und zu schon mal solche Schilderungen hatten, aber ich nehme das gerne auf und da gibt es ja die verrücktesten Geschichten, ne, und Beobachtungen. Lassen wir die einfach mal so stehen, deine Geschichte, ohne sie groß zu kommentieren und ich nehme dieses als Themenanregung gerne mit. Okay. Gina. Ich fände das sehr interessant. Ja. Würde mich freuen. Vielleicht im Dezember noch. Gut. Bis dann. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. So, jetzt haben wir noch den Thorsten, der ist 24. Hi. Ja, hallo hier. Ja, erstmal, deine Sendung fängt so super. Erstmal, herzlichen Dank, da ich hier auch mal durchgekommen bin. Mein Lieber, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, es geht um die Bundeswehr. Um die Bundeswehr? Ja, ich bin W10er, das heißt Grundwehrdienstleister, 10 Monate. Ja. Und war heute beim Arzt und weil ich beim zivilen Arzt beim Zahnschmerzen war. Ja, mein Herz noch. Wurde operiert am Zahn. Ja. Und wollte jetzt von dem zivilen Arzt weiter behandelt werden. Ja. Und da haben sie mir ganz frech gesagt, nee, das geht nicht und sie dürfen nicht zum zivilen Arzt. Sie hätten eigentlich zum Bundeswehrarzt gehen müssen und jetzt soll ich zum Bundeswehrzahnarzt. Und der soll jetzt meine Wunde behandeln, die jetzt praktisch schon ein anderer Arzt wieder behandelt hat. Jetzt sollen da praktisch 2 Ärzte dran rumfuschen. Das finde ich einfach nicht in Ordnung, sag mal, wenn, dann soll es einer machen und nicht gleich 2 da an einer Wunde rumfummeln. Ja, wobei, ich denke mal, dass die Bundeswehr auch sehr gute Zahnärzte hat, ne? Wenn die Regelung nun mal so ist, wie sie ist, ist das ein bisschen blöd gelaufen, die ganze Geschichte. Kennst du denn einen Zahnarzt bei der Bundeswehr, der das macht? Nee, ich kenne keinen. Aber du musst es gibt da nur einen in Berlin. Es gibt nur einen Bundeswehrzahnarzt. Ein Bundeswehrzahnarzt, ja. Und der ist in der Friedrichstraße. Thorsten, jetzt ist gerade unsere Sendung zu Ende. Du hörst es. Jetzt, aber du musst es jetzt morgen machen, ne? Du musst dahin. Also jetzt. Morgen früh. Passt zwar jetzt nicht so ganz genau, beiß auf die Zähne. Wenn es gehen würde, ja. Wenn es gehen würde. Und wir hoffen, alle Leute, die jetzt zugesehen und zugehört haben, drücken dir die Daumen, dass dieser eine Bundeswehrzahnarzt in Berlin ein guter Zahnarzt ist. Ja. Ne? Und damit der deine Sachen da gut behandelt. Ja, und wenn er das nicht gut gemacht hat, dann rufst du uns nochmal an. Dann machen wir dem Burschen mal ein bisschen Dampf da in Berlin. Alles klar. Na, so machen wir das. Yippie. Thorsten. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Mach's gut, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, in der Technik Anne Buchholz. Und wir haben morgen ein Thema, einen Themenabend. Und der Themenabend heißt Pechvögel. Da fällt mir gerade ein, wenn der Thorsten wirklich Pech haben sollte mit seinem Bundeswehrzahnarzt, dann passt er morgen sehr gut in die Sendung. Also, ich möchte gerne mit Pechvögeln reden, morgen in der Sendung. Wer von euch ist tragisch oder witzig oder tragisch, witzig schon mal auf die Schnauze gefallen. Ihr könnt uns erreichen ab 0 Uhr, wie immer, unter 0130 29 11. Wir sind da im Radio bei 1 Live und im Fernsehen, im WDR Fernsehen um Punkt 1. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht. Bis dahin. Ciao, ciao.